In jenen Tagen aber tritt Johannes der Täufer auf und predigt in der Wüste von Judäa also, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist herbeigekommen. Denn er ist es, von dem gesagt ist durch das Wort des Propheten Jesajas, hört, wie es ruft in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht eben seine Pfade. Es trug aber derselbe, nämlich Johannes, ein Gewand von Kameshaar und einen ledernen Gürtel um seine Lende, seine Nahrung aber bestand in Heuschrecken und wildem Honig. Hierauf zog zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäe und die ganze Umgegend des Jordan und ließen sich im Jordanfluss von ihm taufen, indem sie ihre Sünden bekannten. Da er aber viele von den Pharisäern und Sadduzäern zur Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen, ihr Otternbrot, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorngericht zu entgehen? Nun denn, so bringet richtige Frucht der Buße und traget euch nicht mit der Einbildung, zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, so wird denn jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker denn ich, für ihn bin ich nicht gut genug, ihm die Schuhe zu tragen, der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand, und er wird seine Tenne reinmachen und seinen Weizen in die Scheuer bringen, die Spreu aber verbrennen mit unverlöschlichem Feuer. Hierauf erscheint Jesus von Galiläa am Jordan bei Johannes, sich von ihm taufen zu lassen. Der aber wehrte ihm und sagte, ich habe nötig von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete ihm, lass jetzt, denn also ziemt es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er ihn machen. Als aber Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf vom Wasser, und siehe, da taten sich die Himmel auf, und er sah den Geist Gottes herabfahren wie eine Taube und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe.